verleumdet. Starten wir mit Bicker. Er war fieberhaft auf der Suche nach Funden, um die These von der nordisch-germanisch-deutschen Kontinuität zu untermauern. Und die Dürrenberger Bauarbeiter bescherten ihm nun etwas, das er in das völkische Narrativ einzupassen versuchte. Bickers erster Bericht aus dem Jahr 1935 gibt die Richtung vor. Für ihn steht außer Frage, dass es sich um ein männliches Individuum handelt. Das Kind, das im Grab lag, erwähnt er mit keinem Wort. Wenigstens einige Tierbeigaben zählt er auf. Eigentlich aber interessieren ihn nur zwei Sachen. Die vorgefundene, geschliffene Steinhacke beweist eindeutig, dass das Grab der jüngeren Steinzeit angehört, und der Kranichknochen, gefüllt mit 31 ganz kleinen Feuersteininstrumenten, die unter dem Namen Mikrolithen dem Vorgeschichtler als typisch mittelsteinzeitliche Formen bekannt sind. Es ist bizarr. Bicker identifiziert die Mikrolithen völlig korrekt als mesolithisch, also der Welt der Jäger und Sammler zugehörend, weist das Grab aber trotzdem der späteren neolithischen Schnurkeramik zu. Ein geschliffenes Steinbeil galt damals als Indikator für jungsteinzeitliche, also schon agrarische Kulturen. Es bedarf für Bicker keiner weiteren Begründung, warum er das Grab der Bauernwelt zuschlug. Und das, obwohl sich nicht die kleinste Keramikscherbe fand und das Spektrum der Tierknochen auf eine jagende und keine agrarische Lebensweise hinweist. Bicker behauptet schlichtweg, die Schnurkeramik sei eine der bedeutendsten indogermanischen arischen Kulturen der jüngeren Steinzeit. Die Forschung habe belegt, dass sie weder eingewandert noch von einer anderen Kultur direkt abzuleiten ist, weshalb sie also nur hier aus der vorher vorhandenen mittleren Steinzeit bodenständig erwachsen sein könne. Und gerade deshalb seien die Mikrolithen im Grab von Dürrenberg so wichtig. Sie bewiesen, dass die Menschen in Mitteldeutschland noch im Neolithikum mesolithische Traditionen pflegten. Die Brücke zur mittleren Steinzeit wird durch den Fund von Dürrenberg geschlagen. Das mache ihn für die Arierfrage zentral. In einem zweiten Aufsatz taucht zwar in einem Halbsatz der Kinderschädel auf, aber wie schon im ersten Artikel und allen weiteren Publikationen verliert Bicker keine Zeile darüber, was für Menschen wohl in dem Grab lagen, wozu all die Beigaben, die Tierknochen und Schmuckanhänger gedient haben könnten. Es interessiert ihn absolut nicht. Bicker will allein die Leerstelle seines völkischen Geschichtskonstrukts füllen. Für ihn ist das Grab der langersehnte Beweis der Kontinuität der arischen Kultur bis in die entfernteste Steinzeit. Zudem will er damit einen weiteren Makel der bisherigen Theorien eliminieren. Traditionell sei die Urheimat der nordischen Rasse in den Gefilden rund um die Ostsee gesucht worden. Doch die lagen zu lange unter den Gletschern der letzten Eiszeit, als dass dort die Arier entstanden sein könnten. Nein, Bicker ist sich sicher, deren Urheimat war im Herzen Deutschlands zu finden.